verdeckt, oh, Muckel versteckt und niemand was merkt. Oh, das reicht ja und das ist eigentlich gut. Wie ihr wisst, hat der gute Schreinermeister Eder schon recht oft Grund gehabt, auf den kleinen boshaften Pumuckl wütend zu sein. Aber so einen Krach wie diesmal hat's in all den Jahren noch nie gegeben. Es war ein Tag wie jeder andere. Der Meister Eder arbeitete und der Pumuckl schaukelte friedlich in seiner Schaukel. Ab und zu hüpfte er aus seiner Schaukel heraus, um sich eine der Zwetschgen zu holen, die der Herr Eder in einer Schüssel auf die Fensterbank gestellt hatte. Der Meister Eder schaute nur kurz einmal hoch und meinte: Pumuckl, iss fein nicht so viel von den Zwetschgen, nicht das Bauchweh kriegst. Von Zwetschgen krieg ich nur Bauchwohl, nie Bauchweh. Das ist ein guter, ein guter Zwetschgen, die ist wirklich ganz süß, die ich jetzt erwischt habe. Und gib auch auf den Kern, gell? Der Kern isst niemand gern. Das reimt sich schon wieder. Kern isst niemand gerne. Das reimt sich. Ich spuck sie in die Ferne. Das reimt sich auch noch. Kern isst niemand gerne. Ich spuck sie in die Ferne. Bis zum fernen Stern. Das ist ein schönes Gedicht. Also, dass du die Kern da in der Gegend umeinander spuckst, das braucht's auch wieder nicht, gell? Kannst du das doch da auf den Sägespänenhaufen legen? Nein, das kann ich nicht, weil ja sonst meine schönen Sägespäne voller Kerne werden und meine schönen Kerne voller Sägespäne. Heb den Kern auf, sonst tritt dich drauf und rutsch aus. Das willst du doch auch nicht, oder? Nein, das will ich nicht. Ich hebe den Kern auf und lege ihn auf die Hobelbank. Da! Herrschaftszeiten, da kann ich doch den Kern auch nicht brauchen. Ja, aber in den Hobelspänen kannst du ja auch keinen Kern brauchen und auf der Kommode, da kannst du auch keinen Kern brauchen. Wo kannst du eigentlich Kerne gebrauchen? Nirgends, Pumuckl. Gibt es eigentlich jemand, der Kerne braucht? Na. Aber warum sind dann überhaupt diese Kerne in den Zwetschgen drin, wenn sie keiner braucht? Mein Pumuckl, damit's neue Zwetschgenbäume gibt. Aus Zwetschgenkern wachsen Zwetschgenbäume. Dann will ich jetzt einen neuen Zwetschgenbaum haben. Okay, da musst du aber lang warten, Pumuckl. Komm, wirf ihn weg. Also so etwas Schönes wie ein Zwetschgenwerdebaum darf man doch nicht einfach wegwerfen. Ja, dann hängt dann von mir aus um den Hals. Ja, aber man kann doch einen Kern um den Hals hängen. Kein Mensch kann das und ein Kobold kann das auch nicht. Außer, jetzt weiß ich was Tolles. Du machst mir eine Kette. Machst du mir eine Kette dran? Nein. Das habe ich mir gleich gedacht, dass du das nicht tun willst. Aber vielleicht machst du mir eine Halskette ohne Zwetschgenkern. Geh zu, Halskettel. Das drang doch nur Mädel. Und Kobolde. Weißt du, alle meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ahnen haben Halsketten getragen. Und du tragst keins, Punkt. Gut, dann werfe ich den Kern auf den Boden. Punktum. Pumuckl, lass das sein. Gut, dann lege ich den Kern in dein Bett. Dann weg. Ein Zwetschgenbaum aus deinem Bett und du kannst nie mehr darin schlafen. Und den zweiten Kern, den lege ich in die Küche und dann wächst gleich neben dem Herd noch ein Zwetschgenbaum und überall lasse ich Zwetschgenbäume wachsen. Hier neben der Säge und hier neben der Hobelbank. Pumuckl, gib jetzt ein bisschen Ruhe. Nein, ich gebe keine Ruhe. Eine Kundschaft kommt. Lass das mit den Kernen dabei, bitteschön. Ja, das sieht ja sonst so aus, als hätte ich alle Kerne nur so in der Gegend rumspucken. Ja, aber wenn die Kundschaft ein bisschen wartet, dann gibt's doch Zwetschgenbäume. Pumuckl, ich hab dich ein bisschen auf den Arm genommen. Wieso auf den Arm? Es wird aus einem Zwetschgenkern bloß ein Baum, wenn man ihn in die Erde steckt, sonst nicht. Ach, und ich hab mich schon so gefreut, dass Da hast du deine dummen Kerne! Und so landeten ein paar Kerne wieder auf dem Boden und der Meister Eder gab ihnen schnell mit dem Fuß noch einen Stups, sodass sie ins Abfallholz kullerten, gerade noch bevor die Frau Gruber mit ihrem Töchterchen Erika in die Werkstatt trat. Beide, der Meister Eder ebenso wie der Pumuckl, war nicht gerade rosig, aufeinander zu sprechen. Aber das wäre schnell vorübergegangen, wenn nicht durch die Frau Gruber und die kleine Erika etwas Neues hinzugekommen wäre. Etwas, das zunächst weder mit Zwetschgen noch mit Zwetschgenkernen etwas zu tun hatte. Die Frau Gruber gab dem Meister Eder den Auftrag, ein kleines Schreibpult für die Erika zu schreinern, das genau unter das Fenster des Kinderzimmers passen sollte. Und die Erika wusste ganz genau, wie sie das Pult haben wollte. Sie konnte es sogar ein bisschen aufzeichnen. Ja, ganz genau kann ich mir das vorstellen. Da soll man einfach die Schulbücher reinstecken können und da soll eine Schublade mit dem Schlüssel hin. Ein Geheimfach, gell, Erika? Und der Schlüssel dazu soll so klein sein, dass ich ihn da an mein Armband noch hinhängen kann. So klein? Ja, du, Erika, das wird nicht gehen. Außerdem hast du auch an deinem Armband lauter so schöne Silbersachen hängen. Da passt ja so ein Schlüssel, auch wenn er ganz klein wäre, gar nicht dazu. Das ist doch alles echt Silber, nicht wahr? Wissen Sie, immer zum Geburtstag und zu Weihnachten, da schenkt ihr die Oma einen silbernen Anhänger. Bald geht schon nichts mehr hin. Sind die wunderschön. Der kleine Pudel da und der Bierkrug. Den schiefen Turm hier, den hat mir der Papa von Pisa mitgebracht. Mein Mann ist dienstlich viel unterwegs. Und da schaut er natürlich auch immer, ob er nicht sowas zum Hinhängen mitbringen kann. Ja, dann brauchst du ja eine extra Schublade für deinen Schmuck, Erika. Ha, Sie täten mir gefallen, Herr Eder. Den Schmuck, den bringen wir leicht vorerst noch in ein Schachtel. So, dann gehen wir mal darüber und suchen uns das Holz aus. Als Mutter und Tochter nach ungefähr einer Viertelstunde weggingen, saß der Pumuckl in seiner Schaukel und schaukelte so hoch er nur konnte. Pumuckl, fall mir nicht raus. Nein, ich falle nicht hinaus. Nichts fällt nirgends hinaus. Alles fällt nur hinunter und hinein. Und mir fällt manchmal etwas ein. So, ja. Was denn? Vielleicht einmal was Gescheites. Zum Beispiel die Zwetschgenkerne aufheben. Zwetschgenkerne? Zwetschgenkerne, die sind ja ganz langweilig. Ich hebe sie sogar gleich auf und tue sie zum Abfall. Ja, ich brauche auch gar keinen Baum mehr. Ja, das ist mir auch lieber. Ich brauche keinen Baum. Ich brauche nur noch Raum für einen schönen Traum. Pumuckl, wenn du so weiter schaukelst, wirst du ja nur seekrank. Ich weiß nicht, ob ein voller Zwetschgenbauch die Schaukelei verträgt. Ein voller Bauch verträgt das auch. Guck, das reimt sich schon wieder. Und alles, was sich reimt, ist gut. Ja, ja. Ist ein nettes Kind, die kleine Erika, gell? Kleine Erika. Ja, das ist ein sehr nettes Kind. Und ein Schreibpult mit einem Geheimfach zum Absperren will sagen. Ja. Ansprüche stellen Kinder heutzutage. Ja, und einen Schlüssel will es allebei bei sich tragen am Kettel. Einem sehr schönen Kettel, einem sehr schönen Deckel und Herzen und Krügel, die reinste Erlkettel. Naja, also mich täte ja so ein Gebammel am Abend nervös machen. Ja, mich täte es überhaupt nicht nervös machen. Mich täte es lustig machen, ja, sehr lustig sogar. Du, jetzt fang nicht wieder mit dem Thema Kettel an, gell? Hast ja selber gesehen, dass sowas nur Mädeln anhaben. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich sogar ganz genau gesehen. Und außerdem, das muss ich da auch sagen, ich hätte zu sowas gar kein Geld. Das läppert sich nämlich ganz schön zusammen, was so was kostet. Ja, und weil du kein Geld hast und weil ich ein Kobold und kein Mädchen bin, kriege ich auch gar nie so schöne Sachen. Gar nie. Verlass dich drauf. Ja, dann verlasse ich mich eben darauf. Obwohl man sich ja gar nie auf gar nichts verlassen kann, nicht wahr? Ja, und außerdem muss der Mensch auch nicht alles haben. Ja. Und der Kobold auch nicht. Und der Kobold auch nicht. Und der Kobold auch nicht. Schau, ich verkneif mir ja auch allerhand. Ich hätte auch lieber eine Musiktruhe als meinen alten Radio. Und wenn ich die großen Farbfernseher in die Schaufenster sehe, dann denke ich mir manchmal, ob ich mir sowas nicht einmal leisten soll. Aber man wird ja nicht glücklicher, wenn man alles hat. Es muss allerweil was zu wünschen übrig bleiben. Ja, immer was zu wünschen. Also ein Kettel zum Beispiel. Ja, oder ein Gamsbart am Hut oder sowas. Das wollte ich schon als Junge und habe allerweil noch keinen. Also einen Bart an einem Hut, das würde ich mir überhaupt nie wünschen. Nein. Ich würde mir ja nicht mal einen Bart an einem Kind wünschen. Ja, das ist ja ganz was anderes. Die dümmsten Gartenzwerge tragen ihre Bärte nicht auf dem Hut. Ja, das verstehst du nicht. Aber wie gesagt, es lebt sich auch ohne genauso. Ja, ohne Gamsbart, sicher. Aber ohne, also manchmal lebt sich's viel lustiger mit Zwetschgen. Ja, und dass man nicht zu viel isst, gell? Aber darfst schon noch eine nehmen. Und ich muss jetzt da weiterarbeiten. Der Pumuckl holte sich noch eine Zwetschge und setzte sich dann auf die Kante seines Bettes. Dabei ließe es sich sehr angelegen sein, die kleine Bettdecke besonders glatt zu streichen. Eine etwas verwunderliche Beschäftigung, aber der Meister Eder achtete nicht darauf. Plötzlich wurde die Werkstatttür aufgerissen und die Frau Gruber kam herein. Herr Eder? Ja, Frau Gruber, haben Sie was vergessen? Sagen Sie mal, bei Ihnen hat doch die Erika ihr Armkettchen noch angehabt, nicht wahr? Ja, freilich, Sie hat mir's doch voller Stolz gezeigt. Stellen Sie einer vor, das Kettel ist weg. Na, sowas. Hat sie es verloren? Ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das zugegangen ist. Das Kettel hat doch einen Sicherheitsverschluss. Von allein konnte es gar nicht aufgehen. Vielleicht ist die Erika wo hängen geblieben. Ich meine, dass das Kettel abgerissen ist. Die Erika sucht jetzt weinend die ganze Straße ab. Oje. Herr Eder, bei Ihnen kann es nicht runtergefallen sein. Ja, da können wir auf alle Fälle mal schauen. Gesehen habe ich zwar nichts, aber oft fällt sowas runter, wo man gar nicht dran denkt. Wir können ja einmal suchen. Also, da sind wir gestanden, ja. Aber da ist nichts. Nein, da ist nichts. Aber schauen wir mal in die Hobelspänen. So weit ist doch Erika gar nicht rübergegangen. Ja, könnte ja sein, dass man es mit dem Fuß weggestoßen hat. Aber da ist auch nichts. Ich glaube, wir können die Sucherei bei Ihnen aufgeben. Hier ist das Kettel nicht. Also, wenn es da sein sollte, Frau Gruber, dafür garantiere ich Ihnen, dass Sie es wiederkriegen. Aber Herr Eder, daran zweifle ich keinen Augenblick. Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich da in der kleinen Schiffsschaukel irgendeinen Mechanismus, weil die immer so hin und her schaukelt? Nein, da bin ich bloß hinkommen. Ja, also das tut mir jetzt furchtbar leid. Also entschuldigen Sie die Störung, Herr Eder. Bütchen, Bütchen, vielleicht findet sich das Kettel doch noch. Ach, ich habe wenig Hoffnung. Also, Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiederschauen, Frau Gruber. Das schöne, schöne Kettel. Jetzt ist es weg. Pumuckl, sag mir es gleich. Was? Hast du da irgendwie deine Finger im Spiel? Meine Finger? Das kann ich dir nicht nur gleich, sondern das kann ich dir sogar sofort sagen. Meine Finger haben gar nichts im Spiel. Pumuckl, verleg dich nicht drauf, jetzt irgendwelche Wortspielereien zu machen. Du weißt genau, was ich meine. Hast du das Kettel? Aber du siehst doch, dass ich kein Kettel habe. Schau mich doch an. Nirgends habe ich ein Kettel. Auch nicht irgendwohin versteckt. Bütchen, Pumuckl, sag's gleich, wenn's so ist. Ich schimpf nicht, wenn's das gleich sagst. Ja, aber ich kann doch nicht was sagen, bloß damit du nicht gleich schimpfst, oder? Du, sowas ist kein Spaß, sondern schlicht und einfach Diebstahl. Diebstahl, die Diebstahl ist ein komisches Wort. Stiebstahl, Triebstahl, der Diebstahl, also findest du nicht auch komisch? Heißt das so, weil ein Dieb in einen Stall kommt, wenn man ihn erwischt? Nein, nein, das hat mit dem Stall überhaupt nichts zu tun, sondern mit Stehlen. Und wenn du das Kettel jetzt hast, nachher ist es gestohlen. Sag noch einmal, hast's wirklich nicht? Also immer soll ich alles haben. Wer weiß, wo die dumme Erika das Kettchen verloren hat. Na. Ich soll doch besser Obacht geben. Überhaupt. Sollen Kinder keine so feinen Sachen haben. Weil Kinder ja auch nicht alles haben müssen, nicht wahr? Ja. Das hast du selber gesagt. Du hast gesagt, dass immer was zum Wünschen bleiben muss. Und jetzt hat die Erika wieder was zum Wünschen. Und bald wird sie merken, dass sie sich ohne Kettel genauso gut lebt wie mit Kettel. Ja, du hast aber gut aufgepasst vorhin. Naja, ich passe immer gut auf, sehr gut sogar. Also zum letzten Mal. Ja. Du hast weder das Kettel, noch einen Anhänger, noch sonst was. Doch, sonst was habe ich schon. Was? Ich habe schrecklichen Durst, habe ich. Und ich muss schnell einen ganz großen Schluck Wasser trinken. Halt! Ja, halt, nicht trinken! Du hast doch gerade Zwetschgen gegessen. Und darüber habe ich gerade Durst. Das Wasser ist gut. Erst nicht gleich auf. Du kannst ja einen Magen zerreißen. Ich habe doch gar nicht viel getrunken. Na, das halbe die Glasel voll. Hoffentlich geht das gut. Mein Schau, da kommt die Erika ganz verweint über den Hof gelaufen. Jetzt sucht sie wahrscheinlich den ganzen Hof ab. Pumuckl, du könntest ein gutes Werk tun und ihr unsichtbar ein bisschen suchen helfen. Nein, das kann ich nicht. Ich bin nämlich kein Sucher, sondern ein Versteckekobold. Menschen suchen viel lieber als Kobolde. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß dich, Erika. Bitte, Herr Eder, Sie haben das damit nicht gefunden. Nein, Erika, leider. Ich habe überall geschaut, aber bei mir ist das Kettel ganz bestimmt nicht. Aber darfst gern selber noch einmal nachschauen, wenn du willst. Da hast du einen Besen, damit kannst du überall drunter fahren, dass wir wirklich nichts übersehen haben. Nie mehr wieder kriege ich so ein schönes Kätzchen. Ja, vielleicht findet sich's doch noch. Vielleicht gibt's jemand im Fundbüro ab. Das glaube ich nicht. Die Milchfrau hat gesagt, solche Sachen geben die Leute nie ab, wenn sie es finden. Nein, also das darf man nicht sagen. Es gibt auch ehrliche Leute auf der Welt. An die Ehrlichkeit soll man schon ein bisschen glauben. Doch komm, Erika, machst du Zwetschgen? Danke, Herr Eder. Warum schaukelt denn die Schaukel immer? Nein, die reagiert auf jeden Luftzug. Haben Sie eine Puppe? Nein, warum? Weil da ein Puppenbett steht. Was für eine lustige Bettdecke. Au! Was hast du denn? Wie ich die Bettdecke angerührt habe, hat mich was gezwickt oder gestochen. Ist das Bett denn ein Nagelkissen? Eigentlich nicht, aber es kann schon sein, dass dich da was gezwickt hat. Ich gehe jetzt wieder. Ich halte dir den Daumen, dass du dein Kettel wiederfindest. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Erika. Also, Pumuckl, das hätt's jetzt auch nicht gebraucht, dass du gleich loszwickst, nur weil die Erika ein bisschen an dein Bett hingekommen ist. Ich mag das nun mal nicht, und wenn ich was nicht mag, dann zwicke ich und dann... da zwickt mich was. Da zwickt mich was. Aufhören! Mich zwickt das in meinem Bauch, da ganz innen drin. Da, Ja, siehst du, das hab ich nicht gesagt. Wasser und Zwischen. Aber du kannst ja nicht folgen. Mich zieht es ganz zusammen, und mich zieht es gar nicht mehr auseinander. Ja, es wird jetzt keinen kleinen Durchmarsch geben, komm, Pumuckl. Ich will keinen Durchmarsch. Ich will ja nicht mal einen Durchspaziergang, will ich. Es zerreißt jetzt meinen Magenbauch, oder? Nein, komm. Vielleicht ist es gut, wenn du dich gleich ein bisschen hinlegst. Komm, da leg dich in dein Bett. Nein. Da leg ich mich nicht hinein. Es zwickt mich jetzt schon fast gar nicht mehr. Geh, ich sieh dir's doch an. Ganz kasig bist du im Gesicht. Komm her. Nein, nicht. Ja, nicht das warum denn nicht? Hochheben. Nicht hochheben, das Betttuch da. Da liegt ja das Kittel. Ja, da liegt ja. Sehr komisch. Das Kettel liegt ja da. Pumuckl? Mein Bauch. Pumuckl? Ich muss schnell rausgehen, ganz schnell. Nein, das musst du jetzt nicht. Doch, aber die Zwetschgen wollen alle wieder zum Hals. Das ist mir wurscht. Du hast also das Kettel gestohlen und dann hast mir frech ins Gesicht gelogen, wo ich dich fast gebittet habe, dass du die Wahrheit sagen sollst. Aber ich hab doch das Kettel gar nicht gehabt, mein Bett. Red kein so saudummes Zeug daher. Stohlen hast es. Und das ist mein kleiner Pumuckl, mein Hausgeist. Und ich glaube ihm. Ich habe es doch gar nicht gestohlen. Ich habe es doch nur aufgehoben. Red nicht. Und zum Dieb hättest mich jetzt fast gestempelt. Nein, das hätte ich ganz bestimmt. Die kleine Erika wollte schon das Plimo hochheben. Was meinst, was passiert wäre, wenn sie es hochkommen hätte und das Kettel wäre da gelegen? Da wäre es gelegen, versteckt. Von wem wohl? Doch bloß von mir ist ja sonst keiner da als ich. Ja, aber ich habe doch die Erika noch rechtzeitig gezwickt. Mhm, wenn du dir das jetzt auch noch als Verdienst anrechnest. Nein, nicht die... Oh, mein Bauch, ich sterbe gleich. Fast gleich bin ich mausetot. Das ist mir wurscht. Und von mir aus reiß dich. Was das für mich bedeutet, wenn die Erika zu ihrer Mutter sagt, der Eder hat das Kettel versteckt gehabt. Und wenn die Frau Gruber weitererzählt, der Eder stiehlt. Ja, aber ich hätte es doch wieder zurückgegeben. Ich wollte es doch nur so ein kleines bisschen. Hör jetzt mit der Lügerei auf. Kein Wort will ich mehr von dir hören. Ja, aber ich hab doch... Ich will dich überhaupt nicht mehr sehen. Nie mehr. Unter meinem Dach ist kein Platz für einen Dieb. Weg da mit der Schaukel und weg mit dem Bett. Nein, bitte nicht. Ja, und jetzt bringe ich das Kettel zurück. Und heute lüge ich mich das letzte Mal aus einer Verlegenheit raus, in die du mich bringst. Ich sage, ich hab's auf dem Hof gefunden. Und bis ich zurückkomme, bist du verschwunden, verstanden? Mir ist so schlecht. Ja, wird das schon wieder besser werden, wenn du unsichtbar bist. Ich muss raus, ich brauch Luft, sonst passiert was. Bitte, ich sterbe. Such dir jemand anders, der Mitleid hat mit dir. Bis ich wiederkomme, bist du weg. Verstanden? Das hab ich doch gar nicht so böse gemeint. Das habe ich doch bloß versteckt, damit die Menschen was zu suchen haben. Kobolde verstecken nun mal gern und Kobolde hüten gerne Schätze. Alle Klabauters haben immer Schätze gehütet. Jawohl, in Höhlen. Jawohl, in Betthöhlen. Und jetzt soll ich gehen. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hingehen soll. Aber ich gehe. Jawohl. Ich will kein bisschen mehr hier bleiben. Es gibt ja viel liebere Schreiner und auch viel schönere Schreiner. Und auch größere Schreine. Und wenn ich nicht mehr sichtbar wäre, dann kriege ich auch kein Bauchweh mehr und keine Zwetschgen und keinen Hunger und kein Bett und keine... Und keine Schaukel. Ich will das alles auch überhaupt nicht mehr haben. Nie mehr! Nie mehr! Nie mehr. Und jetzt gehe ich. Jawohl, ich gehe. Einfach fort gehe ich. Und ich komme nie mehr wieder. Nie mehr. Ja, und dann ist der Pumuckl weggegangen. Über den Hof, am Kastanienbaum vorbei und zum Hoftor hinaus auf die Straße. Als der Meister Eder von der Frau Gruber zurückkam, die Freude der Erika über das wiedergefundene Kettchen könnt ihr euch wohl vorstellen, da lag noch das Bettchen am Boden, und als der Herr Eder sich kurz umsah, wusste er gleich, dass kein Pumuckl mehr da war. Es war vollkommen still im ganzen Haus. Der Meister Eder nahm ein Brett, maß es sorgfältig ab und begann es zurechtzusägen. Nur ein einziges Mal wischte er sich über die Augen, kurz und energisch. Das war alles.